Das sind unsere Themen. Kriminalität in Nienburg zurückgegangen, Gesundheitswoche im Krankenhaus und 15. Spieltag in der Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Der geplante Weihnachtsmarkt in Nienburg wird weiterhin kritisiert. Drei Veranstaltungen sollen in der Weihnachtszeit parallel stattfinden. Hans-Peter Rübenack aus der CDU bemängelte die fehlende Zusammenarbeit der verschiedenen Veranstalter. Ab 2016 soll es diese Trennungen nicht mehr geben. Generell fühlten sich die Ausschussmitglieder schlecht informiert über die Entwicklung des Weihnachtsmarktes. Dennoch sehen sie der Zukunft positiv entgegen. Am kommenden Montag fällt der Startschuss für die Gesundheitswoche. In der kommenden Woche finden jeden Tag zahlreiche Vorträge zu unterschiedlichsten Themen statt. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Neurologie. Mehr dazu weiß Sprecher Jan Hetebrügge. Ja, wir wollen natürlich Besucher hier ins Krankenhaus einladen, die sonst hoffentlich nicht kommen, weil man kommt ja ins Krankenhaus, wenn man krank ist, nicht wenn man gesund ist. Ja? Und wir möchten natürlich unser Krankenhaus mal vorstellen, und die Gelegenheit nutzen, das halt auch gesunden Menschen gegenüber zu tun, damit die sich informieren können, wie so ein Krankenhaus funktioniert, was sie im Falle des Falles hier zu erwarten haben und natürlich auch, wie man Vorsorge betreiben kann, damit man erst gar nicht krank wird. Die Kriminalität in Nienburg ist stark gesunken. Das gab Nienburgs Polizeichef Frank Regenbohm während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung der Stadt Nienburg bekannt. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, geht er davon aus, das 10-Jahrestief zu erreichen. Trotz der derzeit großen Menge an Wohnungseinbrüchen wurde von einer insgesamt sinkenden Kriminalität berichtet. Das gelte auch für Gewalttaten, obgleich es in jenem Bereich vermutlich eine recht hohe Dunkelziffer gäbe. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga steht am Wochenende an. Unter anderem spielt der ASC Nienburg gegen Kreuzruh-Kuddesdorf und Stöckse gegen Lese. Für den amtierenden Herbstmeister und Tabellenführer VfL Münchenhagen geht es zu Seppenhausen-Balge. Weiterhin trifft Interkommata Nienburg auf Eistrup, Haßbergen spielt gegen Rodewald, Lockum empfängt Rehburg, Husum den TuS Steierberg und Nendorf spielt gegen Liebenau. Anstoß der Partien ist Sonntag um 14 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.